Erster der Herr sagte zu mir, dass ich wieder eine Frau lieben soll, obwohl sie einen anderen Mann liebt und die Ehe gebrochen hat. Dies geschieht, weil der Herr die Israeliten liebt, obwohl sie sich anderen Göttern zuwenden und deren Opfergaben bevorzugen. Zweiter daraufhin kaufte ich sie für 15 Silberstücke sowie eine große Menge Gerste, damit sie wieder rechtmäßig zu mir gehörte. Dritter ich erklärte ihr, dass sie für eine lange Zeit allein bei mir bleiben müsse, ohne mit anderen Männern zusammen zu sein, während auch ich keinen Kontakt zu ihr haben werde. Vierter denn das Volk Israel wird ebenfalls lange Zeit ohne Könige oder Anführer leben, so dass sie weder Opfer bringen noch ihre religiösen Symbole verwenden können. Fünfter danach werden die Israeliten jedoch umkehren, um den Herrn, ihren Gott, und David, ihren König, zu suchen, während sie voller Ehrfurcht zu Gottes Güte eilen.